Ohnmacht eigentlich zu einem Aktionismus zunehmend führen müsste, also aus einer gewissen psychosozialen Zwangsläufigkeit heraus bei den meisten dieser Linken, wo das, die theoretische Kritik, wo die theoretische Erhellung des eigenen Tuns, wo das zunehmend hinten runterfiel, wo das zunehmend instrumentalisiert wurde, und zwar da hat sich auf einmal der Spontilinken, also was ich dann Spontibewegung nannte, er hält sich gar nicht weiter auf, obwohl das an anderer Stelle und auch sehr marginal auch kritisch mit erwähnt und aufgrund dieser Tagruppengeschichte dann auch, die daraus entstand und die auch eine gewisse Zwillingsbrüderschaft auch zur sogenannten Stadtguerilla selbstverständlich hatte, also in der Konzeption, Imperialismus-Theorie und dergleichen. Der Strategie quasi hatte, die der auch eben maoistisch, durch maoistische Versatzstücke stark gespeist. Das sieht man bei der Waffe, das ist bei ihm auch gar nicht so deutlich, wie man es eigentlich heute machen müsste bei der Geschichtsschreibung über diese sogenannte Stadtguerilla, gerade bei der Waffe, gerade bei Holger Mainz und so, wie es in dem Film auch zum Beispiel zu interessieren, eine Dokumentation über Holger Mainz. Ich habe jetzt Starbuck heißt das, ganz typisch. Starbuck, das ist die fixe Idee, ich springe jetzt etwas nur nebenbei, die fixe Idee von der Meinhof ist der Steuermann. In den ganzen demokratiekritischen Konkretartikeln beispielsweise und anderen Dokumenten, an Studentenzeitungen, wo sie überall publizistisch tätig war, also kann man auch fast sagen manisch, war diese Frau in den ganzen 60er Jahren publizistisch flächendeckend tätig, ja. Man hat überhaupt mal ein gutes Buch gelesen, hat die jemals Kapitalfuß gemacht oder was? Ich frage mich. So viel flächendeckend Zeitung gab es damals nicht, da gab es aber gnadenlos. Was gab es für Anfang der 60er, was gab es denn da für linke Zeitschriften? Es gab kaum welche. Ja. Studentenzeitschriften, die werden dieses überblickbar genannt, das hat er akribisch durchgearbeitet. Sie hat wesentlich ihre Kolumne in Konkret geschrieben, dann hat sie ein Buch über Frauenemanzipation geschrieben, dann hat sie die theoretische Darstellung von den weiblichen zwangserzogenen sonst hatte sie keine Publikationsmöglichkeiten. Genau, das denke ich auch. Hat nie im Stern schreiben dürfen, wo der Hafner und so Leute sich ausgebreitet haben. Das ist konkret. Dann nehme ich damals mehr flächendeckend. Das ist eine neue Erscheinung. Dann habe ich das. Das ist ein Kurzschluss vom Resultat, hier dieser Robert Kurz und diese ganzen publizistischen Leute heute. Andere Zeitschriften, Mann. Hoher, und was da alles kam. Ich habe mich gerade richtig mit linken neuen Kritiker der neuen Linken. Da gab es kaum was. Die Alternative. Argumente hat angefangen, gab sie konkret und dann war es schon dünn. Ja, also zu Recht mich da entschieden, das habe ich zurückpolitiert. Also wollte sie da auch schon wieder stilisieren. Aber das war schon fast zu so einer Vorläufer, weil du dieser flächendeckenden Publizistin. Wenn ich mal noch was zum Erscheinungsbild von konkret sagen darf. Die längste Zeit hat man das als Studium hat, mit so einem richtigen Herzdopfer, jetzt mache ich aber was Mutiges, konkret kaufen. Und wie sie dann ihre nackten Weiber vorne drauf hatte, aus irgendwelchen Mischungen, aus Emanzipationsgründen, hat man es natürlich erst recht nach dem Lehrerzimmer lesen dürfen. Da hatten sie dann ihren Auflageschub gehabt. Aber zunächst, so die Meinung fängt ja 59 an zu schreiben, war konkret ein Blättchen, dann musste es weit haben, um eins zu kriegen. Das lag nicht an jedem Kiosk. Da muss man schon wissen, wo man das sagt. Ist denn da? Zeitschrift wieder und so weiter. Also aber ich war immer in kleinen Orten, da konnte ich wirklich durch bloßes Konkretlesen deinen Direktor sofort etwa 10 cm über den Boden liegen. Aber da würde ich an der Stelle nur sagen, dass man es da steht und eine gute historische Studie der Konkretlinken, sage ich es mal so als Form. Das heißt, der Konkretmacherinnen und ihres Publikums in der deutschen Linken, die steht wirklich noch aus. Ja, ich habe die konkret, gerade weil für mich war das immer ein deutsches Spießerschnurrenblatt gewesen, von der Aufmachung her, von der Schreibe her, im Grunde immer noch mit der Kneifzange angefasst, deswegen auch viel nicht mitbekommen an Debatten und sowas, muss ich zugeben, ja, fehlt mir auch ein großer Fundus von diesen inhaltlichen linken Debatten und so weiter, wahrscheinlich einfach, also so kommt jetzt, dass eben nur Denunziationen und Häme und sowas eigentlich ist, Ausnahmen bestätigen die Regel, und das mal, was das auch angerichtet hat, diese Art von, und das wollte ich nur sagen, jetzt scheint mir auch eine weitere These, diese Art von Elend bei der Theoriebildung dieser Linken. Die Linke hätte andere Möglichkeiten und Chancen gehabt, auch als deutsche Linke in dieser Isolierung, in dieser Rabilität, wenn sie bei all ihrer geistesphilosophischen Ausrichtung sozusagen, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Bloch und so weiter, ja, diese überanstrengte geistesphilosophische, moralische Rigorosität und dieser Voluntarismus, ja, der die ganzen Äußerungen der Linken, sei es auf dieser Baskenmützenträger-Linken, der Demokrat, Tiefgläubigen und Friedensbewegten und so weiter, immer wieder dieser evangelischen, die Situationisten nannten das in Frankreich die Stalino-Christen sozusagen.